Eines der positiven Ergebnisse seiner Lehrzeit beim älteren Bruder bestand für Josef darin, dass er seine Scheu vor der Rückkehr nach Waldzell überwand. Jedes Jahr nahm er dort an irgendeinem der höheren Kurse teil und war nun schon, ohne recht zu wissen, wie es dazu gekommen war, eine im Vicus Lusorum mit Interesse und Anerkennung betrachtete Persönlichkeit. Er gehörte jenem innersten und sensibelsten Organe des ganzen Spielwesens an, jener anonymen Gruppe von bewährten Spielern, in deren Händen eigentlich das jeweilige Schicksal oder doch mindestens die jeweilige Richtung und Mode des Spieles liegt. Jeder von ihnen war ein Virtuose des Spiels. Jeder jedem in seinen Talenten und Eigenheiten sehr genau bekannt. Es war wie im Umkreis eines Ministeriums oder in einem aristokratischen Club, wo die Herrschenden und Verantwortlichen von morgen und übermorgen einander treffen und kennenlernen. Diese Elite des Nachwuchses aus dem Vicus Lusorum galt für viele in Kastalien und auch für einige draußen im Lande als letzte Blüte der kastalischen Tradition, als Crème einer exklusiv aristokratischen Geistigkeit, und mancher Jüngling hat jahrelang voll Ehrgeiz davon geträumt, ihr einst anzugehören. Für andere wieder war dieser erlesene Kreis von Prätendenten auf die höheren Würden in der Hierarchie des Glasperlenspiels eine Clique von hochnäsigen Nichtstuern. Geistreich verspielten Genies ohne Sinn für Leben und Wirklichkeit, eine anmaßende und im Grunde schmarotzerische Gesellschaft von Eleganz und Strebern, deren Beruf und Lebensinhalt eine Spielerei, ein unfruchtbarer Selbstgenuss des Geistes sei. Knecht stand beiden Auffassungen ohne Empfindlichkeit gegenüber. Wichtig waren nur seine Studien, welche nun alle in den Bezirk des Spieles einbezogen waren. Und außerdem nur noch jene eine Frage, ob nämlich das Spiel wirklich das Höchste von Kastalien und wert sei, sein Leben daran zu setzen. Welches aber war sein Weg? Außer seiner großen Begabung für die Musik und für das Glasperlenspiel wusste er noch andere Kräfte in sich vorhanden. Eine gewisse innere Unabhängigkeit, einen hohen Eigensinn, der ihm zwar keineswegs das Dienen verbot oder erschwerte, der aber von ihm verlangte, dass er nur dem höchsten Herrn diene. Und diese Kraft, diese Unabhängigkeit, dieser Eigensinn in ihm wirkte auch nach außen. Josef Knecht hatte schon in den Schuljahren des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass manche Gleichaltrige, noch mehr aber Jüngere unter den Kameraden, ihn nicht nur gern hatten und seine Freundschaft suchten, sondern dazu neigten, sich von ihm beherrschen zu lassen. Und diese Erfahrung hatte sich seither des Öfteren wiederholt. Diese Erfahrung hatte eine höchst angenehme und schmeichelhafte Seite. Sie tat dem Ehrgeiz wohl und stärkte das Selbstbewusstsein. Aber sie hatte auch eine ganz andere Seite, eine finstere und furchtbare, denn schon die Neigung, auf jene nach Rat, Führung und Vorbild begierigen Kameraden in ihrer Schwäche, ihrem Mangel an Eigensinn und an Würde herabzusehen, ja, die gelegentlich auftauchende heimliche Lust, sie, wenigstens in Gedanken, zu gefügigen Sklaven zu machen, hatte etwas Verbotenes und Hässliches an sich.